Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Und hallo, sagt dazu Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. In Religionen begeben wir uns heute auf Reisen, und zwar nach Mittel- und Südamerika. Die kubanische Revolution hat gemerkt, dass es auch Katholiken gibt, die gleichzeitig sozialistisch denken, die durchaus mit der Revolution einverstanden sind. Das bedeutet, dass man Religion und Revolution nicht unbedingt getrennt sehen muss. Kuba verändert sich. Was das für das katholische Bildungswesen bedeutet, das ist eines unserer Themen heute in Religion. Weitere Stationen unserer Amerikareise? Mexiko. Wir betrachten die Situation von Migranten an der Grenze von Mexiko und den USA. Und Kolumbien. Dort besuchen wir eine Suppenküche für Menschen aus dem benachbarten Venezuela mit seiner desolaten wirtschaftlichen Lage. Außerdem fragen wir nach dem Erbe der Theologie der Befreiung. Kinder, die von ihren Eltern getrennt werden. Abschiebungen und immer wieder die geplante Grenzmauer. US-Präsident Donald Trump bringt seine Abneigung gegenüber Migranten unverblümt zum Ausdruck. Südlich des Rio Bravo führt das zu großem Unmut. Über 25 Millionen Mexikaner leben in den USA. Unzählige Familien sind von den Geldüberweisungen ihrer ausgewanderten Angehörigen abhängig. Auch der Umgang mit mittelamerikanischen Wanderarbeitern steht in der Kritik. Am heutigen Sonntag wird in Mexiko ein neuer Präsident gewählt. Und natürlich spielt dieses Thema eine zentrale Rolle. Nur wer eindeutig Stellung gegen die US-Regierung bezieht, kann gewinnen. Auch die mexikanische Bischofskonferenz hat dazu aufgerufen, den Schutz der Migranten bei den Wahlen im Blick zu haben. Schließlich sind es vor allem kirchliche Einrichtungen, die sich um die Menschen auf ihrem Weg in den Norden kümmern. Wolf-Dieter Vogel hat sich in den Herbergen umgeschaut. Das Abendessen ist gerade vorbei. Gleich beginnt die Nachtruhe in der Migrantenherberge Brüder auf dem Weg. Einige nutzen die laue Nacht noch zu einem kleinen Zusammensein im Hof der Unterkunft in der südmexikanischen Stadt Ixtepec. Ein junger Mann spielt Gitarre, andere sitzen auf dem Boden und reden über Reiserouten. Darüber, wie sie die weiteren 3000 Kilometer bis zur US-Grenze am sichersten hinter sich bringen. Der Honduraner Jesus Vargas warnt die anderen vor den Gefahren des Weges. Oh, me salieron tres personas, una persona armada con pistola. Wir wollten die Migrationskontrollen umgehen und sind deshalb an den Bahngleisen entlang gelaufen. Plötzlich wurden wir von drei Personen überfallen. Einer trug eine Pistole, die anderen hatten Macheten. Sie nahmen mir 1000 Pesos und die Kleidung ab. Sie beleidigten und schlugen uns. Danach stand ich unter Schock. Man weiß ja nie, ob sie dich leben lassen oder töten. In diesem Moment fragte ich mich, ob ich weiterreisen oder besser umdrehen sollte. Der 33-Jährige geht nicht das erste Mal in die USA. Jahrelang hat er in Austin, Texas gearbeitet. Zweimal wurde er bereits von dort abgeschoben. Die Fahrt aus dem Süden Mexikos Richtung US-Grenze ist noch schwieriger geworden, seit die US und die mexikanische Regierung das Programm Frontera Sur ins Leben gerufen haben. Um die Region zu kontrollieren, liefert Washington Hubschrauber, Nachtsichtgeräte und technisches Know-how. Die Mexikaner verschärfen die Kontrollen und Behörden beider Staaten tauschen Daten aus. Offiziell soll das Programm unbegleitete Jugendliche und alleinreisende Frauen vor Überfällen schützen. Doch in der Herberge befürchtet man andere Ziele. Die Migranten sollten schon in Südmexiko aufgehalten werden, lange bevor sie die US-Grenze erreichen, sagt die Mitarbeiterin Jessica Cárdenas. Deswegen seien Wanderarbeiter wie Vargas auf abgelegene, gefährliche Routen angewiesen. De facto ist Frontera Sur ein reines Sicherheitsprogramm. Mit Menschenrechten hat das gar nichts zu tun. Es geht darum, Migranten festzunehmen. Mexiko macht die Drecksarbeit für die Vereinigten Staaten. Jährlich durchqueren mehrere hunderttausend Menschen Mexiko, um in die USA zu gelangen. Die meisten stammen aus Mittelamerika. Ohne Aktivistinnen wie Jessica Cárdenas würden viele ihr Ziel nie erreichen. Sie zeigt Überfälle bei den Behörden an, kümmert sich um Reisedokumente und sorgt für Verpflegung. Ihre Herberge ist in ein umfangreiches Netzwerk kirchlicher Projekte eingebunden. Am anderen Ende der Route, mehrere Tagesreisen von Ixtepec entfernt, arbeitet der Pfarrer Javier Cavillo Salazar. Sein Haus der Migranten liegt in der nördlichen Grenzstadt Ciudad Juárez und wird von der dortigen Diözese betrieben. Die katholische Kirche hat in Mexiko 86 solcher Häuser. Dabei handelt es sich um Unterkünfte, Speiseräume und Menschenrechtszentren. Die Initiative geht von Pfarrern aus, die sich intensiv mit der Problematik auseinandersetzen und die Realität der Migranten gut kennen. In Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, Rückendeckung erhält der Padre von ganz oben. Vor zwei Jahren besuchte Papst Franziskus die Stadt. Nur wenige Meter von dem Zaun entfernt, der das Land von den USA trennt, hielt er eine Predigt. Er sprach von den vielen Menschen, die unter Lebensgefahr diese Grenze überschreiten, von Menschenhandel und Entführungen. Vemos a un Papa. Der Papst beschäftigte sich in seiner Botschaft ausführlich mit der Migration. Dabei bewegte er sehr viel. Die Kirche bezieht eindeutig Stellung für die Armen, die Schwachen und vor allem die Migrantinnen und Migranten. Wie seine Kollegin Cárdenas kritisiert auch Salazar seine Regierung. Wegen des Programms Frontera Sur kämen immer weniger Menschen aus dem Süden hier an. Wer es dennoch schafft, sei oft krank oder verletzt. Vor allem aber beschäftigt den Pfarrer die rigorose Abschiebepolitik der USA. Täglich stranden in seiner Herberge Menschen, die aus dem Nachbarland abgeschoben wurden. So auch Juan González Herrera. 11 Jahre lang hatte der Mexikaner in Texas gelebt. Dort heiratete er eine US-Amerikanerin, mit der er 2 Kinder hat. Dennoch fehlen ihm die nötigen Aufenthaltsdokumente. Sie haben mich in einem Laden, einem Walmart, festgenommen. Die Kinder sahen zu, als sie mich abführten. Das war verdammt traurig. Dann wurde ich abgeschoben. Ich habe versucht, illegal wieder über die Grenze zu kommen. Dabei haben sie mich erneut geschnappt. Herreras Leben änderte sich grundlegend, als US-Präsident Donald Trump begann, verschärft gegen Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung vorzugehen. Früher war es viel ruhiger. Man konnte einkaufen oder mit der Familie ausgehen. Jetzt läuft man ständig mit der Angst herum, dass die Polizei einen stoppt und kontrolliert. Einfach so. Sie rufen die Migrationsbehörde an, stecken dich ins Gefängnis und schieben dich sofort ab. Pfarrer Salazar weist auf die gefährliche Wirkung von Trumps Hassreden hin. Rassistische Bürgermilizen in den USA fühlten sich in ihren Angriffen auf die Einwanderer bestätigt. Dennoch gibt der Geistliche nicht nur Trump die Schuld für die schwierige Lage der Migranten. Frontera Sur sei noch unter Barack Obama entstanden, sagt er und verweist auf die Abschiebegefängnisse in den USA, in denen Frauen und Kinder eingesperrt werden. Hizo esos centros de detención que antes no existían un tipo de cárcel. Para nosotros, el más crudo, el más cruel de todos los presidentes de Estados Unidos ha sido Obama. Es el que más ha deportado. Él fue el que sacó las deportaciones aéreas. Él fue el que hizo la separación de familia. La mujer se queda en Estados Unidos. El esposo es deportado por México. Der Hondurano Jesús Vargas und der Mexikaner Juan Herrera haben beide Präsidenten erlebt. Sie wissen, dass der American Dream nur ein Traum ist. Trotzdem halten sie weder Hassreden noch Mauern von ihrer Reise ab. Er könne Frau und Kinder nicht in Texas alleine lassen, sagt Herrera. Und Vargas muss Geld verdienen, um für die Pflege seiner krebskranken Mutter aufzukommen. Ohne seine Überweisungen aus den USA kann sie die Chemotherapie nicht zahlen. Die Zeit läuft. Kirchliche Herbergen für Migranten in Mexiko. Ein Beitrag von Wolf-Dieter Vogel war das. Von Mexiko geht's jetzt auf die Insel, nach Kuba nämlich. Das kubanische Bildungssystem gilt als Vorbild in ganz Lateinamerika. Unter dem Slogan Bildung für alle begannen die Revolutionäre kurz nach ihrem Einzug in die Hauptstadt Havanna Ende der 1950er Jahre, die traditionelle Schullandschaft völlig umzukrempeln. Die Eliteschulen der weißen Oberschicht wurden geschlossen, auch die kirchlichen Schulen. Das ist nunmehr fast 60 Jahre her. Auch Kuba verändert sich. Noch hält die kubanische Führung am Bildungsmonopol des Staates fest. Zwar gibt es Religionsfreiheit, aber welche Schule die Kinder besuchen können, legt bis heute der Staat fest. Allerdings deuten sich Reformen an. So bietet die Kirche kleine Bildungsnischen an, obwohl das die Verfassung gar nicht erlaubt. Wolfram Nagel war für uns auf Kuba. Vor Von einer Fassade am Ende der Avenida Salvador Allende lächelt Papst Franziskus auf die Passanten herab. Dahinter erhebt sich der spitze Turm der Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús in den dunstigen Himmel von Habana Centro. Linke Hand befindet sich das Gebäude der Großloge der kubanischen Freimaurer. An einer Baumwurzel neben dem Eingang des jesuitischen Centro Loyola haben Anhänger der Santeria ein weißes Huhn geopfert. Dass Religion in der Öffentlichkeit derart sichtbar ist, sei nicht immer so gewesen in Kuba, sagt Alfredo Fons Ortuño, Leiter der erst 2016 wiedereröffneten Bibliothek des Centro Loyola. Es gibt einen Dialog, eine Annäherung. Das merkte man besonders beim Besuch von Papst Johannes Paul II. Vor 20 Jahren. Das war für viele Menschen ein Weg aus der Sackgasse. Naja, man kann aber auch nicht sagen, dass es bisher radikale Veränderungen gegeben hat. Aber die Dinge kommen voran, Schritt für Schritt. Im Centro Loyola in Havanna, aber auch in anderen kubanischen Städten, versuchen kirchliche Mitarbeiter, an die frühere Bildungstradition der Jesuiten anzuknüpfen. Erst einmal mit kleinen Projekten. Es ist möglich, Computerkurse auf verschiedenen Niveaus anzubieten. Das Fremdsprachenzentrum hat die Möglichkeit, Abschlusszertifikate zu erteilen. Das ist alles nicht offiziell. Man kann sagen, dass der Staat ein Auge zudrückt. Wir wollen ja den staatlichen Schulen keine Konkurrenz machen. Es geht vielmehr darum, die Bevölkerung auf kirchliche Art zu unterstützen. Die Jesuiten hätten schon immer eine wichtige Rolle in Lateinamerika gespielt, gerade auch im Bildungsbereich, sagt Alfredo. Das berühmte Colegio Belén, das es nicht mehr gibt, galt als eine der bedeutendsten Sekundarschulen in Kuba und in ganz Lateinamerika. Viele Persönlichkeiten der kubanischen Kultur haben dort studiert, Leute mit Geld. Die Schule bot auch Möglichkeiten für Kinder schwacher Einkommensschichten. Fidel Castro und sein Bruder Raúl haben die Jesuitenschulen eher als sozial ungerecht erlebt. In den 1940er Jahren besuchten sie zuerst das Colegio Dolores in Santiago de Cuba und dann das Colegio Belén in Havanna. Als Söhne eines Großgrundbesitzers gehörten sie zur privilegierten weißen Oberschicht, die sich solche Schulen leisten konnten. In den Nachtgesprächen mit Fidel, die 1986 als Buch erschienen, lässt der brasilianische Dominikanerpater und Befreiungstheologe Frei Beto den Revolutionsführer ausführlich über dessen Schulzeit berichten. Für diese Institution musste man bezahlen. Als Privatschule war sie das Privileg einer kleinen Minderheit. Und diejenigen, die dort zur Schule gingen, waren Kinder von Großgrundbesitzern, Geschäftsleuten, von Leuten mit Geld. Genau das wollten die Revolutionäre ändern, als sie am 8. Januar 1956 siegreich in Havanna einzogen. Diktator Fulgencio Batista hatte sich mitsamt der Staatskasse aus dem Staub gemacht. Sofort setzte der ehemalige Jesuitenschüler und promovierte Anwalt Fidel Castro mit seinen Compañeros eine bis dato in Lateinamerika einzigartige Bildungsreform in Gang. 1961 wurde ein Gesetz erlassen, das Bildung als nationale Aufgabe der kubanischen Gesellschaft definiert. In dieser Zeit waren ein Drittel der kubanischen Bevölkerung Analphabeten. Sie hatten keine Bildung. Das Bildungswesen war chaotisch, kann man sagen. Deshalb wurden alle privaten Schulen verstaatlicht, also nicht nur die kirchlichen Schulzentren, sondern alle. Für Carlos Samba Almaguer, Vizechef des Büros für religiöse Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Kubas, zählt Bildung bis heute zu den wichtigsten staatlichen Aufgaben. Doch die frühere Gegnerschaft zur Kirche hält er nicht aufrecht. Kuba ist ein laizistischer Staat. Es besteht eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche. Das bedeutet, keine Institution mischt sich in die Angelegenheiten der anderen ein. Aber natürlich existieren gute Beziehungen. Man geht respektvoll miteinander um und achtet auch auf die Bedürfnisse der Religionsgemeinschaften. Bereits in den 1980er Jahren hatte sich Fidel Castro um verbesserte Beziehungen zu den Religionsgemeinschaften bemüht. So diente ausgerechnet die von Papst Johannes Paul II. Bekämpfte Befreiungstheologie als Brücke zwischen der kommunistischen Regierung und der römisch-katholischen Kirche. Für Monseñor Juan de Dios Hernández, Sekretär der kubanischen Bischofskonferenz und Weihbischof von Havanna, verhalf sie der Kirche zurück in den öffentlichen Raum. La misma revolución cubana vio como die kubanische Revolution hat gemerkt, dass es auch Katholiken gibt, die gleichzeitig sozialistisch denken, die durchaus mit der Revolution einverstanden sind. Das bedeutet, dass man Religion und Revolution nicht unbedingt getrennt sehen muss. Keine Glaubensgemeinschaft war in Kuba verboten, nicht vor und nicht nach der Revolution. Weder Katholiken noch Baptisten, Methodisten, Zeugen Jehovas, Juden oder Freimaurer. Allerdings verloren sie nach dem Sturz Batistas ihren Grundbesitz und ihre Privilegien. Das betraf besonders die Schulen. Tausende Fachleute verließen das Land, darunter viele Priester und Lehrer. Für die Kirche war es vor allem sehr schwierig, dass die Philosophie der Regierung sehr marxistisch geprägt war. Alles, was in den Schulen gelehrt wurde, war Theismus. Und das war natürlich für uns als religiöse Gemeinde sehr schwierig. Glücklicherweise haben sich die Beziehungen zwischen der Kirche und dem Staat verbessert. Heute, nach so vielen Jahren, können wir das sagen. Das freut uns sehr, weil es uns erlaubt, unsere Mission zu erfüllen, nämlich das Evangelium zu verkündigen, das Wort Christi dem Volk nahezubringen. Nach und nach wurde zwar so manche verwahrloste oder geschlossene Kirche wieder geöffnet und renoviert, doch ihre Schulen dürfen die Kirchen bisher nicht wieder betreiben. Religionsexperte Carlos Samba Almaguer von der KP Kubas machte noch vor einem Jahr klar: No es posible. Ich will auch sagen, dass unsere Verfassung nicht erlaubt, das nationale Bildungswesen wieder rückgängig zu machen. Das bedeutet, wir können keine privaten Schulen zulassen. Ja, das ist nicht möglich, egal ob sie der Kirche gehören oder privaten Institutionen. Inzwischen deutet sich eine Verfassungsreform an, angeregt von Kubas neuem Präsidenten Miguel Díaz-Canel. Die alte Verfassung nach sowjetischem Vorbild soll durch ein neues Gesetzeswerk abgelöst werden, das sich an der Realität orientiert. Mit Sorge und Hoffnung blickt Weihbischof Hernandez auf die derzeitige Entwicklung. Erreichtes möchte er nicht preisgeben. Gracias a la Revolución. Alles, was wir dank der Revolution erreicht haben, nämlich Bildung, Sport, und auch das Gesundheitswesen sind sehr gute Errungenschaften, die wir auf keinen Fall verlieren dürfen. Ich möchte, dass das so bleibt. Zweifellos haben wir langsam, aber sicher Spielräume für die Kirche erreicht, aber wir bräuchten mehr Möglichkeiten für die Medienkommunikation, die wir nur sehr vereinzelt haben. Und außerdem haben wir auch keinen Zugang zu den Bildungsmedien. Religionsfreiheit ist mehr, viel mehr, als die Freiheit, Gottesdienst feiern zu dürfen. In Kuba entstehen allmählich wieder katholische Schulen. Über das Verhältnis von Religion und Staat berichtete Wolfram Nagel. Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Von der Theologie der Befreiung war gerade schon im Bericht aus Kuba kurz die Rede. Befreiungstheologie. Das war das theologische Versprechen Lateinamerikas, das vor allem in den 70er und 80er Jahren einen verheißungsvollen Klang für viele engagierte Christen auch in Europa hatte. Befreiungstheologie, das klang nach einer bunteren, menschenfreundlichen Kirche, nach den naiv bunten Bibelbildern von der Insel Solentiname und bitterem, aber solidarischem Kaffee. Im Vatikan sah man das anders. Führende Vertreter wurden vor die Glaubenskongregation zitiert und aus der katholischen Kirche ausgegrenzt. Man vermische Weltliches und Geistliches mit ganz falschen Schwerpunkten. Das war der Vorwurf des damaligen Vorsitzenden der Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger. Ratzingers Nachfolger im Papstamt verfolgt einen ganz anderen Kurs. Papst Franziskus sucht das Gespräch. Aber er kommt eben auch selber aus Lateinamerika. Theologie der Befreiung, was da vor 50 Jahren entstand und warum sich Theologinnen und Theologen auch heute noch dafür interessieren, auch in Europa, das wollte ich von Sebastian Pittel wissen. Er ist katholischer Theologe und forscht am Institut für Weltkirche und Mission in Frankfurt am Main dazu, welche Impulse aus der Befreiungstheologie auch heute die Kirche beleben können. Theologie der Befreiung, was meint das genau, das wollte ich zunächst von ihm wissen. Ja, vom Anspruch her ist die Theologie der Befreiung ja eigentlich nichts Neues, sondern versucht eigentlich nur Dinge zu aktualisieren, die man bereits in der Bibel finden kann. Also die Verortung in den Armen, der prophetische Einsatz für Gerechtigkeit, dass man Christus oder Gott in besonderer Weise in den Armen findet. Das begegnet auch schon in den biblischen Schriften, das findet man auch immer wieder in der kirchlichen Tradition, wenn auch manchmal sehr stark an den Rand gedrängt. Aber das, was man dann explizit Befreiungstheologie nennt, also das, was wirklich auch diesen Namen dann bekommen hat, das ist sehr stark mit dem lateinamerikanischen Kontext verbunden. Kirchenpolitisch gibt es zwei wichtige Punkte. Also zum einen das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965, das innerhalb der katholischen Kirche einen großen Aufbruch bedeutet hat, auch viele Menschen ermutigt hat, sich stärker für die Welt, für Gerechtigkeit, für Frieden einzusetzen. Und zum anderen dann 1968, also das ist jetzt genau 50 Jahre her, die zweite Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Medellin in Kolumbien. Und dieses Ereignis gilt für viele als so der Startschuss der Befreiungstheologie. Also da haben sich diese Bischöfe in dieser Versammlung sehr entschieden distanziert von der Allianz, die es in Lateinamerika lange gegeben hat, zwischen der kleinen oligarchischen Oberschicht und kirchlichen Vertretern, und haben einerseits sehr deutlich gemacht, dass sie sich als Kirche an die Seite der verarmten Bevölkerungsmehrheiten stellen wollen und dass sie zweitens auch begriffen haben oder immer stärker gelernt haben, dass man, um diesen lateinamerikanischen Herausforderungen gerecht zu werden, nicht einfach die Theologie von Europa kopieren kann, sondern eine neue Theologie auch entwickeln muss, die diesen Herausforderungen auch gerecht wird. Eine Theologie mit der vorrangigen Option der Kirche für die Armen, das ist so die Formulierung, die wirksam geworden ist. Und diese Theologie steht auf dem Hintergrund einer allgemeinen Situation von politischer Unterdrückung, von extremer Ungleichheit, von eben auch ja, vielleicht einer Weltsituation, in der viele Zeichen auf Umbruch, auf Revolution, auf Neuanfang stehen. Stichwort 1968. Kann man wirklich sagen, dass das so das Jahr war, das so etwas wie einen Startschuss für die Theologie der Befreiung gegeben hat? Ja, das war wahrscheinlich tatsächlich der entscheidendste Impuls. Also die Befreiungstheologie ist eigentlich keine homogene Größe, sondern eigentlich muss man von verschiedenen Befreiungstheologien sprechen, die auch in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich ausgesehen haben. Also in Uruguay anders als im Andinenhochraum, in Peru, in Mexiko anders als in Zentralamerika. Aber dieses Ereignis von 1968 war wirklich ein Ereignis, das eine kontinentale Strahlkraft gehabt hat, in dem sich verschiedene Bewegungen und Ansätze, die es davor auch schon gegeben hat, irgendwie gebündelt haben und eine neue Dynamik entfaltet haben. Und neu war daran auch, dass das jetzt nicht mehr nur einzelne Theologen und Gruppen waren, die sich in diese Richtung der Option für die Armen und auch des strukturellen Einsatzes für Gerechtigkeit engagiert haben, sondern dass das wirklich auch von der Mehrheit der Bischöfe mitgetragen wurde. Und das hat diesen Bewegungen einen sehr starken Rückhalt gegeben und auch einen ganz kräftigen neuen Schub. Wie die Theologie der Befreiung dann konkret geworden ist, das sah ja ganz verschieden aus. Die einen haben Basisgemeinden irgendwo in Slums mit verarmter Bevölkerung gegründet, die anderen haben sich als Priester mit der Waffe in der Hand Befreiungsbewegungen angeschlossen. Die Frage ist, das war vor 50 Jahren, wie sieht es denn jetzt aus? Was ist geblieben von diesem Aufstand der Befreiungstheologie? Sie haben selber vor allen Dingen in El Salvador, aber auch in anderen Ländern Zentralamerikas gearbeitet und geforscht. Was kann man da noch spüren von der Befreiungstheologie? Ich habe am meisten in El Salvador geforscht, das ist der Kontext, den ich am besten kenne. Und da würde ich schon sagen, dass dieses Erbe noch sehr lebendig ist. In El Salvador ist das natürlich sehr stark mit der Person Oscar Romero verbunden, also diesem berühmten Bischof, der dann auch von den Militärs ermordet worden ist. 1980, genau. Direkt vor seinem Altar. Und das ist natürlich schon eine Zeit lang her, und das stimmt, dass sich die Gesellschaft in diesen letzten Jahrzehnten in Lateinamerika und auch in El Salvador dramatisch verändert hat. Also es ist jetzt nicht mehr Bürgerkrieg, aber das Niveau der Gewalt ist ähnlich hoch. Heute sind es vor allem die Jugendbanden und die Drogenkartelle, die für die Gewalt verantwortlich sind. Aber noch immer sterben fast genauso viele Menschen pro Tag als damals im Bürgerkrieg. Auch die religiöse Landschaft hat sich verändert. Na, das sind heute auch sehr stark Pfingstkirchen, die aktiv sind in El Salvador. Aber diese Erinnerung an Oscar Romero, die ist immer noch sehr stark spürbar. Ich habe da zum Beispiel einmal in einem kleinen Ort einen Mann getroffen, der dort ein Museum gehabt hat, das erinnert hat an den letzten indigenen Aufstand, der 1932 sehr brutal niedergeschlagen worden ist. Und dieser Mann hat gesagt, er glaubt eigentlich nicht an die Religion und die Kirche, denn mit der Religion haben die Mächtigen immer die kleinen Leute unterdrückt und hinters Licht geführt. Aber er glaubt an Oscar Romero und an den Märtyrer von El Salvador. Aber die kommunistische Utopie, die ja sozusagen der theologischen und kirchlichen Gedanken an ein Reich Gottes, in dem es eben allen Menschen gut geht und das Gerechtigkeit für alle Menschen bringt, den politischen Hintergrund gegeben hat, diese kommunistische Utopie existiert ja in der Form nicht mehr. Also was treibt dann die Befreiungstheologie heute an? Gut, dass der Kommunismus und der Marxismus ein wichtiger Bezugspunkt der Befreiungstheologie gewesen wären, das haben auch sehr stark die Kritiker betont, aber da muss man, glaube ich, differenzieren. Also zum einen ist der Marxismus in Lateinamerika nicht zu vergleichen mit dem europäischen Marxismus und zum zweiten ist auch nicht für alle Befreiungstheologien der Marxismus tatsächlich ein wichtiger Dialogpartner gewesen. Also in Zentralamerika schon, aber zum Beispiel in der argentinischen Befreiungstheologie, die sogenannte Theologie des Volkes, die den Hintergrund auch für den aktuellen Papst Franziskus bildet, da hat der Marxismus eigentlich eine verhältnismäßig unbedeutende Rolle gespielt. In jedem Kontext muss man sich die Frage ja auch neu stellen und das machen Befreiungstheologen heute auch. Wie sieht die Armut heute aus? Was sind die Hintergründe dieser Armut? Wie kann man die analysieren? Was sind die strukturellen Ursachen, ökonomisch, politisch, sozial? Und dann muss man immer zu jeder Zeit neu natürlich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft der jeweiligen Zeit machen. Dass die Befreiungstheologie heute noch Bedeutung hat, sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel Sie sich für diese Befreiungstheologie interessieren, obwohl Sie lange nach der Blütezeit oder nach der Entstehung dieser Theologie geboren sind und nicht aus Lateinamerika stammen, sondern aus St. Pölten. Was hat Sie denn an der Befreiungstheologie fasziniert? Also eine Befreiungstheologie hat mich mehreres fasziniert. Also zunächst habe ich Personen getroffen, die ich immer sehr glaubwürdig und engagiert kennengelernt habe und wo ich dann oft gemerkt habe, viele dieser Personen haben eines gemeinsam, dass sie sich früher mal für Befreiungstheologie interessiert haben und irgendwie aus diesem Erbe zehren. Das kann man natürlich nicht mehr bruchlos fortsetzen, wie das damals in den 60er und 70er Jahren geschehen ist. Das muss man auf sehr kreative, neue Weise machen. Aber da gibt es nicht nur mich, da gibt es viele jüngere Theologen, Leute in der Kirche, die das auch machen. Es gibt im deutschsprachigen Raum ein junges befreiungstheologisches Netzwerk, das vor allem aus Studierenden besteht. Und die sind in unterschiedlichen Feldern engagiert. Im Einsatz für Flüchtlinge, für eine gerechte Asylpolitik, aber auch im Einsatz für neue Strategien und Verbesserungen für neue Formen von Prekarisierung in Europa, aber auch in anderen Kontexten zu schaffen. Faszinierend an der Befreiungstheologie oder das, was das bleibende Erbe vielleicht ist, das sind unterschiedliche Dinge, also einerseits natürlich dieser entschiedene Einsatz für die Armen, auch diese gewisse Leidenschaft auch für Gerechtigkeit, zum anderen auch das glaubwürdige persönliche Zeugnis, also viele dieser Menschen, die sich da engagiert haben während der Zeit der Militärdiktaturen, haben das wie Oscar Romero oder Ignacio Ejo Caria, über den ich gearbeitet habe, ja auch mit dem eigenen Leben bezahlt, also diese hohe Kohärenz, Authentizität, das sind die Dinge, die nach wie vor inspirierend sind. Gibt es Elemente in der Befreiungstheologie, von denen Sie sagen würden, ja, das ist genau der theologische Ansatz, den wir auch für kirchliche und theologische Fragen und Probleme hier in Europa heute im Jahr 2018 gebrauchen können? Ja, ich glaube, da gibt es einiges. Die Befreiungstheologie war ja zum Beispiel eine Theologie, die erste Theologie vielleicht, die es geschafft hat, auch diesen gewissen Eurozentrismus der europäischen Theologie aufzubrechen und eine globale Dimension da einzutragen. Und das ist heute, glaube ich, entscheidende denn je, wenn man sich nur an die aktuellen Debatten um die sogenannte Flüchtlingskrise ansieht. Das heißt, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen frage, das heißt, die globale Dimension ist der Blick auf Ungerechtigkeit weltweit und wie diese Ungerechtigkeit zusammenhängt. Genau, also dieser Blick für globale Zusammenhänge, das ist ein entscheidender Faktor. Und ich denke, dass man auch gerade im aktuellen Papst sehr schön sehen kann, wie dieses Erbe der Befreiungstheologie auch heute inspirierend und wegweisend sein kann. Der jetzige Papst spricht zwar wenig von Befreiungstheologie an sich, aber viele Motive, die er aufgreift, die verdanken sich doch sehr eindeutig diesem Hintergrund. Also dieser Einsatz für die Armen, dass man versucht, Theologie zu betreiben im Ausgang von den Orten, wo heute neue Formen von Marginalisierung und Exklusion entstehen. Da gab es ja diesen sehr symbolischen Besuch in Lampedusa. Diese globale Dimension, diese Betonung der Strukturen, die auch immer wieder dahinter stehen zwischen Formen von Marginalisierung und Armut. Ihm ist ja auch viel vorgehalten worden, dieser Satz, diese Wirtschaft tötet. Und natürlich mag das ein bisschen ein simples Urteil sein, dass man differenzieren muss, aber er hat damit sehr stark angezeigt, dass man auch über diese ganz grundsätzlichen Fragen der ökonomischen und politischen Systeme, gerade auch in ihren globalen Auswirkungen, theologisch neu nachdenken muss. Ist das dann eher ein politisches Erbe, das die Befreiungstheologie hinterlassen hat und mit dem man heute weiterarbeitet, oder gibt es da auch eine spirituelle Dimension? Das entscheidende Vermächtnis der Befreiungstheologie liegt, glaube ich, darin, dass man genau diese beiden Elemente, Politik einerseits und Spiritualität andererseits, zusammendenken muss. Da gibt es auch andere Theologen, Johann Baptist Metz, der mal von einer Mystik der offenen Augen gesprochen hat, protestantische Theologen, Dorothee Söller, die von Mystik und Widerstand gesprochen haben. Das ist etwas, was auch in der Befreiungstheologie sehr stark ist. Einer der ganz bekannten, noch lebenden Befreiungstheologen, John Sobrino, der hat Spiritualität definiert als den Mut, der ungeschönten Realität ins Auge zu blicken, also ehrlich zu sein gegenüber der Realität, sich den Herausforderungen der Realität zu stellen, nicht zu flüchten in Scheinwelten, die man sich ausdenkt, ob das jetzt politische, soziale oder religiöse Scheinwelten sind, sondern der Realität ins Auge zu sehen. Und das ist eine sehr spirituelle Sache. Also in diesem Sinn kann man, glaube ich, sagen, dass es nicht um Politik oder Spiritualität geht, sondern genau darum, diese beiden Dimensionen in ihrer inneren Verbindung zu leben und zu sehen. Im Oktober wird Oscar Romero, Befreiungstheologe und 1980 ermordeter Erzbischof von San Salvador, von Papst Franziskus heilig gesprochen. Vielleicht eine späte Versöhnung des Vatikans mit dieser Art des engagierten Glaubens. Das Erbe der Befreiungstheologie. Ich sprach mit Sebastian Pittel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Weltkirche und Mission in Frankfurt am Main. Mit dem letzten Beitrag bleiben wir ganz in der Nähe, gehen nur ein Stück weiter nach Westen. Im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela wird ganz praktisch und handfest gelebt, was Solidarität mit und unter Armen heißt, also das Versprechen der Befreiungstheologie. Denn viele Menschen aus Venezuela kämpfen dort angesichts der verheerenden Wirtschaftskrise ganz wörtlich ums Überleben. Rettung suchen sie, vielleicht nicht dauerhaft, aber zumindest in Tagesreisen, im weniger krisengeschüttelten Kolumbien. Vor welche Herausforderungen diese oft verzweifelte Situation ein katholisches Bistum stellt, dazu Burkhard Birke. Der Strom aus bunt gekleideten und schwer beladenen Menschen will einfach nicht abreißen. Zigtausende überqueren jeden Tag die Brücke Simón Bolívar zu Fuß. Sie führt über den Grenzfluss Táchira und verbindet das venezolanische San Antonio mit dem kolumbianischen Cúcuta. Seit September 2015 ist die Brücke für den Autoverkehr gesperrt, eine Maßnahme, um dem Benzinschmuggel einen Riegel vorzuschieben. Denn Benzin wird in Venezuela praktisch verschenkt. Für den Gegenwert $1 auf dem Schwarzmarkt bekommt man nicht einmal mehr eine halbe Kiste Eier, könnte jedoch 3 Millionen Liter Normalbenzin kaufen. In Kolumbien dagegen bekommt man höchstens 1,5 Liter dafür. Benzin ist aber das einzig Billige in Venezuela. Die Hyperinflation treibt die Menschen über die Grenze, und sei es nur für eine warme Mahlzeit. Aus San Antonio kommt sie jeden Tag, berichtet Lucia. Dort gäbe es praktisch nichts mehr oder nur zu horrenden Preisen. Lucia treffe ich etwa 1 Kilometer vom Grenzübergang entfernt in der Casa de Paso Divina Providencia, dem Haus der Diözese Cúcuta für Durchgangsreisende mit dem bezeichnenden Namen Göttliche Vorsehung. Wir verpflegen etwa 2000 bis 2100 Venezolaner jeden Tag. Jetzt ist es 10.20 Uhr morgens in Kolumbien, aber in Venezuela ist es schon 11.20 Uhr. Wir servieren früh, damit die Menschen es noch zurückschaffen. Viele haben 3-4 Stunden Weg hinter sich. Hier passen 750 Personen auf einmal rein. Deshalb servieren wir in 3 Etappen. Erläutert Pater José David. Gemeinsam mit 400 freiwilligen Helfern organisiert er die Essensausgabe. Heute gibt es Chorizo, eine Art Würstchen, Reis und Bohnen, dazu Erfrischungsgetränke. Der Andrang ist groß, deshalb werden Zugangsmarken verteilt. Nur wer sich angemeldet hat, darf sich anstellen und seine Mahlzeit in Empfang nehmen. Im weitläufigen Hof eines älteren Gebäudes sind lange Tische und Bierbänke sowie einige kleine runde Tische aufgebaut, an denen Männer, Frauen und Kinder Platz nehmen. Ein kleines Mädchen mit Zahnlücke lächelt mich an, will unbedingt, dass ich sie interviewe. ¿Cómo te llamas? María Ángel. ¿Cuántos años tienes? 5. De Trujillo. María Ángel heißt sie, erfahre ich. Sie ist 5 Jahre alt, aus Trujillo und mit 4 Geschwistern und ihrer Mutter in Cúcuta. Con mis 5 niños. Vengo de Trujillo. Tengo 2 meses... viniendo para acá y gracias a Dios me ayudó aquí con el comedor. Tienen los niños sus 2 comidas, desayuno y el almuerzo. Seit 2 Monaten bereits käme sie mit ihren 5 Kindern hierher, erzählt Marie Angels Mutter, die versucht, sich mit Gelegenheitsjobs und Straßenverkauf durchzuschlagen. Gott sei Dank bekämen sie alle hier seitdem täglich Frühstück, Mittag und Abendessen. Ohne diese Hilfe würde diese Familie womöglich verhungern. Mit 3 Essensschichten pro Mahlzeit stoßen die Helfer jedoch an ihr Limit. Der Bischof von Cúcuta, Víctor Manuel Ochoa Cadavid. Tenemos una dificultad y es que es tan grande el fenómeno que no alcanzamos a producir los alimentos. Die Lage ist mittlerweile so dramatisch, dass wir gar nicht mehr genügend Essen bereitstellen können. Wir verteilen 8000 Essen pro Tag. Eigentlich bräuchten wir industrielle Küchen oder Militärküchen zum Kochen. Deshalb haben wir das Angebot reduziert. Jetzt gibt es zum Beispiel Nudeln und Thunfisch oder Sardinen. Die Not ist extrem. Das ist ein riesiges menschliches Drama. Kinder und Schwangere können wir doch nicht hungern oder gehen lassen, ohne dass sie eine Hand streichelt. Sie ein Wort des Trostes und einen Teller heiße Suppe bekommen. Ältere Menschen, schwangere Frauen und Kinder werden bevorzugt berücksichtigt. Fast täglich wächst jedoch die Not. Von den bis zu 50.000 Menschen, die pro Tag die Grenze überqueren, bleiben immer mehr in Kolumbien. Allein im Monat Mai registrierten sich 200.000 Personen ohne Reisepass bei den kolumbianischen Behörden in der Absicht, ihren Status in Kolumbien zu legalisieren. Wer einen Pass besitzt, reist meist weiter in andere Länder wie Ecuador, Peru oder Chile. Rund 1 Million Venezolaner leben laut offiziellen Angaben bereits in Kolumbien. Rund die Hälfte von ihnen sind Rückkehrer, Kolumbianer, die als Gastarbeiter und wegen des Bürgerkrieges ins einstige Boomland Venezuela ausgewandert waren. Allein in der Grenzstadt Cúcuta haben sich mittlerweile 300.000 Venezolaner angesiedelt. Bischof Ochoa Cadavid. Die Prostitution und Diebstähle haben in Cúcuta zugenommen. Es gibt auch immer mehr Menschen, die versuchen, irgendwie an ein paar kolumbianische Pesos zu kommen, die in venezolanischer Währung astronomische Summen ergeben. Die Diözese Cúcuta hat versucht, sich um diese Menschen zu kümmern, auch mit Hilfe von Adveniat, Caritas und Spenden hier in Cúcuta. Seit Beginn der Essensausgabe vor 1 Jahr haben wir bereits eine 500.000 warme Mahlzeiten und viele Medikamente verteilt. Außerdem werden Menschen mit unserer Hilfe medizinisch in den Krankenhäusern betreut. Mit knapp 100.000 Euro hat Adveniat die Arbeit der Kirche in Cúcuta, aber auch in Riohacha, dem zweiten wichtigen Grenzübergang im Norden, unterstützt. Angesichts der täglich wachsenden Flüchtlingsströme wird dringend mehr internationale Hilfe benötigt. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk erreicht mit seinem 46-Millionen-Dollar-Budget gerade einmal ein Fünftel der Betroffenen. Dabei geht es nicht nur um die Ernährung der Menschen. Dringend gebraucht wären Arbeitsplätze, medizinische Versorgung und Zugang zu Bildung. Venezolaner ohne legalen Aufenthaltsstatus haben weder ein Anrecht auf medizinische Betreuung noch auf Bildung. Das heißt, die Einwandererkinder gehen meist nicht zur Schule. Tagelöhner, die für die Hälfte des üblichen Lohnes arbeiten, Frauen, die sich für 5 Dollar prostituieren. Nicht nur in Cúcuta droht das Flüchtlingsproblem zur sozialen Zeitbombe zu werden. Zwar gibt es keine sprachlichen und kulturellen Integrationsprobleme, aber Colombia ist ein Land pobre, no es un país rico. Kolumbien ist kein reiches, sondern ein armes Land. Ich weiß auch nicht, was wir in der OECD, also in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zu suchen haben. Das wird uns zum Nachteil gereichen. Es wäre freilich sehr gut, wenn wir unsere Großzügigkeit gegenüber den Venezolanern aufrechterhalten könnten, auch aus Dankbarkeit für ihre frühere Hilfsbereitschaft. Hofpater Dario Echeverri von der Kommission für Frieden und Versöhnung der kolumbianischen Bischofskonferenz. Mit einem Zustrom von 200.000 Venezolanern pro Monat dürfte seine Hoffnung auf eine harte Probe gestellt werden. Die Hilfe für Flüchtlinge aus Venezuela wird übrigens auch vom deutschen Hilfswerk Caritas International unterstützt. Mit einem Budget von 600.000 Euro erreicht man ungefähr 10.000 Menschen. Hilfe über Grenzen hinweg. Burkhard Birke berichtete über kirchliches Handeln im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela. Und das war's für heute in Religionen. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Ihnen einen schönen Tag.